anfangen, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Subul al-Salam und wir sind bei Buch von Ar-Raja'a, und heute haben wir Babu al-Li'an. Al-Li'an ist das ein Mann die Vermutung oder seiner Frau vorwirft, Zina begangen zu haben, und er hat keine vier Zeugen und die Frau sagt, sie hat das nicht gemacht, und deshalb schwört er viermal, dass er die Wahrheit sagt, und bei fünften Mal, dass Allah ihn verflucht, wenn er lügt. Und sie schwört viermal, dass er lügt, und bei fünften, dass sie den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala erweckt auf sich, wenn er die Wahrheit sagt. Von hier kommt Al-Li'an. Babu Al-Li'an. Al-Li'an ma'khudun min al-la'n. ويقال اللعان والالتعان والملاعنة. اللعان والالتعان والملاعنة مأخوذة من اللعن، لأن الزوج يقول في الحلف الخامس أن لعنة الله هي عليه إن كان من الكاذبين. طبعا في سورة النور قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليهم إن كان من الصادق. فاللعان إذن جاء من هذه المسألة، وهي أن يتهم ويقذف الزوج زوجته بأنها زنت، فعليه البينة، فإذا ما عنده شهود أربع، ما بقي إلا أن يحلف بالله هذا الأمر. طبعا هذا إن كان رأى شيء، أما فقط مجرد الشك فهذا فيه قذف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أهل العلم، إذا كان هناك ولد مثلا فيأتي يلاعنها لأنه في شيء في قرينة، إذا كان ظن بالزنا أو يعلم بذلك فهذا فيه اللعان، أما إذا ما في ظن ولا في قرار على هذا الأمر فلا يجوز أصلا، نسأل الله العافية. عن ابن عمر قال سأل فلان رجل قيل أنه عويمر العجلاني، فقال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. الحديث رواه مسلم. بارك الله فيكم. أغلب أهل أو أكثر الروايات أن سبب نزول آيات سورة النور هي قصة هلال بن أمية، وكانت قبل قصة عويمر، والنبي صلى الله عليه وسلم تلاها عليه لأن الحكم فيها عام للأمة، فذلك وعظه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحديث فيه مسائل كثيرة. أول هذه الأمور، وانتبهوا بارك الله فيكم لعظم هذه المسألة الأولى، أن الإنسان لا يسأل عن شيء لا حاجة له فيه، لا يسأل، لقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولذلك في الحديث: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والإنسان لا يضع نفسه في مثل هذا السؤال. قالوا: يا رسول الله، رأيت إذا رجع أحدنا إلى بيته فوجد رجلا مع زوجته، في رواية فوجد رجلا على زوجته، ماذا يفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب، لأنه هذا مو سؤال. فابتلي بهذا الأمر. الإنسان لا يضع نفسه ويسأل عن نفسه في مواطن الابتلاء، نسأل الله العافية. والسؤال في الدين سؤال يحتاجه الإنسان للبيان والتعليم، ويلزمه في دينه ودنياه، هذا السؤال. وسؤال والعياذ بالله على طريق التعنت والتكلف، تعنت تكلف، مثل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ والذي قال له: من أبي؟ والذي قال له كذا وكذا وكذا، على سبيل التعنت، فنسأل الله العافية. لذلك بارك الله فيكم، الإنسان ما يضع نفسه في موقع الشبهة، وما يسأل عن أشياء لا حاجة له فيها. المسألة الثانية هي في قضية اللعان، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به فوعظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظه وثم ثنى بالمرأة. اختلف أهل العلم بذلك، ولكن الصحيح أنه في حديث هلال أيضا بن أمية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به فقال له: البينة وإلا حد في ظهرك. يا ما تأتي ببينة إلا حد في ظهرك. وكذلك بارك الله فيكم، المسألة الثالثة أن هذا التفريق هل هو طلاق أم أنه التفريق وما في يعني فسخ للعقد وما في رجعة؟ بعض العلم يقول نعم في رجعة، الآخرون يقولون لا. وهل بمجرد التلاعن أو الملاعنة يفرق بينهما؟ انضباط أهل العلم نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. هذا حكم المتلاعن. على كل، وفي رواية عند أبي داود: لا يجتمعان أبدا. خلاص، لأنه شلون الإنسان يتهم فالزوجة زوجته بالزنا ثم يريد أن يرجع لها أن يطلقها. في حالة واحدة قال أهل العلم نعم يرجعها إذا كذب نفسه، إذا كذب نفسه قال أنا كذبت عليها. فبعض أهل العلم يرى أنه يجوز أن يرجعها. على كل اللعان فسخ وليس طلاق أصلا، وفسخ من القاض وما فيه رجعة. أما إذا كذب نفسه فهناك من قال تحل له وبالتوبة، هناك قال لا تحل له لأنه خلاص فيه فسخ. والمسألة الثالثة أنه في حديث لعان هلال بن أمية أنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فيه أن اللعان يسقط الحد. تبين وين الموضوع هنا؟ البينة أو حد ظهرك. يعني لو قال إنسان أن زوجته زنت فعليه البينة أو يحد، فيقول لا أنا ألاعن. فإذا لاعن الحد سقط عليه. أما الرجل الآخر اللي اتهم يعني اللي هو شريك هنا، قد قيل أنه عفى عنه عن هلال، وإلا كان لازم يحد. فذاك بارك الله فيكم قال الشافعي إنما يسقط عنه الحد إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان، فإذا لم يفعل ذلك حد له. وقال أبو حنيفة الحد لازم له وللرجل مطالبته به، وقال مالك يحد للرجل ويلاعن للزوجة. قال المؤلف رحمه الله ولا دليل في حديث هلال على سقوط الحد بالقذف لأنه حق للمقذوف، ولم يرد أنه طالبه به حتى يقول له قد سقط باللعان أو بحده للقاذف، فيتبين الحكم. والأصل ثبوت الحد على القاذف، واللعان إنما شرع لدفع الحد عن الزوجة والزوجة، ما في دليل على أنه أسقط عليه الحد، إنما قيل أنه عفى عنه. ولا ضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الذي لاعن هنا، أو ما سأله من، يعني أنت تهمها مع من. لذلك هذه مسألة طبعا كبيرة جدا، بارك الله فيكم وصلى الله العافية والسلام. مثلا إنسان يتهم زوجته بالزنا، شلون يبقى معها؟ أصلا ما يبقى معها هذا الإنسان. فإذا اتهمها وما عنده أدلة فعليه أن يلعن، وإلا إذا ما لعن رفض اللعن فعليه الحد. إذا اتهمها مع رجل آخر فلعنها هي، والرجل الآخر قال له أنت اتهمتني بالقذف، فاختلف أهل العلم في ذلك. منهم من يرى أنه ما يقام عليه الحد، منهم من يرى أنه يقام عليه الحد. الله تعالى على وعلا. بارك الله فيكم. كابيتل اللعان، اللعان كنت فدمن ودا فخلوخا. تغير دفلوخ اللاس كنت of any person. Und Eliad kommt von Fluch. Und zwar, das hat damit zu tun, wenn ein Mann seiner Frau vorwirft, dass sie Unzucht begangen hat. Und die Frau sagt, das stimmt nicht, ich habe keine Unzucht begangen, ich war treu. Dann muss er viermal bezeugen, dass er die Wahrheit sagt. Und bei fünften, wenn er die Wahrheit nicht sagt, dann kommt der Verfluch Allah auf ihn. Und die Frau schwört, oh, er schwört viermal, sie schwört, Entschuldigung, viermal, dass er lügt. Und bei der fünften, wenn er die Wahrheit sagt, dann, wal'iyadu billah, wird der Zorn Allahs über sie kommen. Und von hier kommt dieses Wort Al-Li'an, weil das mit Verfluchen und Zorn Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat. Hadith 1016. Ibn Umar Allah alayhi sagte, ein Mann, das ist Uwaymir al-Ajlani. Uwaymir al-Ajlani fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, wie ist das, wenn jemand von uns seine Frau erwischt, dass sie Unzucht begeht? Was soll er tun? Wenn er etwas sagt, dann sagt er etwas Schweres, Großes. Und wenn er schweigt, dann schweigt er bezüglich solcher Ereignisses. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht geantwortet. Dann später kam dieser Mann und er sagte ihm, O Gesandter Allahs, die Frage, die ich dir gestellt habe, wurde mir zur Versuchung und wurde passiert. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Ayat von Surat An-Nur herabgesandt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat die Ayat vorgelesen und er hat ihn ermahnt und er hat ihn erinnert und er hat ihm gesagt, die Strafe in Dunya ist leichter als die Strafe im Jenseits. Der Mann sagte, nein, bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit gesandt hat, ich habe nicht gelogen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Frau bestellt und er hat sie ermahnt auch. Da hat sie gesagt, nein, ich habe das nicht gemacht. Bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit gesandt hat, er lügt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit dem Mann angefangen und er hat viermal bei Allah subhanahu wa ta'ala geschworen und dann die Frau und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen ihnen getrennt. Das ist in Sahih Muslim diese Überlieferung. Erstens, die Ayat, die sind in Surat An-Nur, die Ayat 6, 7, 8 und 9. Sind gemäß, diejenigen, die den Ehepaaren, Ehefrauen Untreue vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen, die geißelt mit 80, die sechs, für diejenigen, die ihren Gattinnen Untreue vorwerfen, aber keine Zeugen haben, außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin, dass er viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen, und zum fünften Mal bezeugt, der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte. Und es wehrt von ihr die Strafe ab, dass sie viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu den Lügnern. Und das fünfte Mal bezeugt sie, der Zorn Allahs kommt über sie, wenn er zu denjenigen gehören sollte, die die Wahrheit sagen. Das sind Barakallahu fikum die Ayat, die mit diesem Thema zu tun haben. In dieser Überlieferung hier steht, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Ayat herabgesandt. Aber die meisten Gelehrten sagen, nein, diese Ayat haben mit einer anderen Geschichte zu tun, die davor war. Und zwar Hilal ibn Umayyah. Hilal ibn Umayya und seine Frau. Hilal sagte, kam zum Propheten, er sagte, seine Frau hat Unzucht mit einer Person, die hieß Sharik ibn Sahma, mit ihm hat sie Unzucht begangen. Dann sagte der Prophet ihm, entweder bringst du den Beweis oder wirst du bestraft, weil das nicht leicht ist, was du sagst. Und entweder bringst du den Beweis oder dein Rücken strafe. Der sagte ja. Dann hat der Prophet ihn und sie geholt. Und er musste viermal bei Allah schwören und sie müsste auch das Gleiche machen. In dieser Überlieferung dann von Uwaimir al-Ajlani, das ist eine andere Geschichte. Und zwar, Uwaimir fragte den Propheten, wie wäre es, wie sollte man, das ist konjunktivmäßig, wie wäre es, wenn jemand von uns nach Hause geht und er sieht seine mit einem anderen Mann. Das ist die Bedeutung eigentlich. Es gibt auch ein Hadith so. Und das ist das Erste, was man lernen sollte. Man sollte sich nicht solche Ereignissen oder Erlebnissen versetzen. Also du sollst nicht darüber denken, was ist, wenn das mit mir passiert. Und das passierte mit ihm nicht. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fragt nicht nach Dingen, die ihr nicht kennt. Und wenn ihr das kennt, dann werdet ihr traurig. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, der begeht eine große Sünde, der nach etwas fragt und wegen seiner Frage wird das verboten. So muss man aufpassen, wenn man eine Frage stellt, da stellt man eine nützliche Frage, die entweder für Religion nützlich ist, oder man braucht diese Frage, oder auch für Dunya. Und nicht Fragen, die unnützlich sind und die überhaupt keinen Sinn haben, wie zum Beispiel diese Frage. Ich meine, man sollte sich nicht in solche Fälle versetzen, indem man sagt, ja, wie wäre ich, wenn ich zurückkomme und dann sehe ich meine Frau mit einem Mann. Man sollte so nicht denken, man sollte positiv denken, nicht negativ. Und in so einem Fall, dann passierte genau das mit diesem Mann. Deshalb sagt Al-Khattabi, er sagte, die Fragen in dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala sind zwei Arten. Eine Art, man stellt Fragen, damit man etwas erklärt bekommt, damit man etwas lernt und damit man nützlich ist für die Religion und für auch die Dunya haben wird. Die andere ist solche unangemessene, unnützliche Fragen, die eigentlich keinen Sinn haben. Wie zum Beispiel diejenigen, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen, einer sagte ihm, wo ist mein Vater? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dein Vater ist in der Hölle. Der andere sagt, wer ist mein Vater? Der hat gesagt, dein Vater ist der, obwohl die Leute haben gesagt, dass seine Mutter Unzucht begangen hat. Und das wurde bestätigt sozusagen. So barakallahu fikum, man sollte nach Themen fragen, die wichtig für die Person sind und für die Religion. Wichtig für die Person und die Religion. Zweitens, barakallahu fikum, bezüglich dieses Hadith, bei Al-Li'an wird bei dem Mann angefangen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gemacht hat. Manche sagen, das ist Pflicht, andere sagen, nein, das ist die Methode vom Propheten, er fing bei ihm. Und das ist klar, der Mann muss den Beweis bringen, weil der Mann behauptet, dass seine Frau mit einem anderen Mann, weil er die Unzucht begangen hat. Drittens, wenn beide schwören, nach dem Schwören, nach dem Zeugnis von beiden, werden sie getrennt. Einige Gelehrten sagen, danach, der soll ihr sagen, du bist geschieden. Einige sagen, der braucht das nicht mehr. Das ist schon die Scheidung, wenn er fünfmal geschworen hat und wenn sie fünfmal geschworen hat. Andere Gelehrten sagen, nein. Und dann die Frage ist, ist dieses Ereignis eine Art Scheidung oder das ist Ungültigbrechung der Ehe? Und eigentlich, das ist Ungültigbrechung der Ehe. Und bei so einem Fall gibt es kein Zurück mehr. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden nicht zueinander. Das ist klar. Sahel bin Sa'ad sagte, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist so, dass zwei Leute, die fünfmal schwören bezüglich Li'an, die das machen, die werden nicht zurück zueinander. Das geht nicht. Manche Gelehrten sagen, außer in einem Fall, dass der Mann sagt, ich habe gelogen. Die werden getrennt und der Heirat wird ungültig gesprochen von einem Richter. Und dann, wenn der Mann später kommt und sagt, ich habe gelogen. Manche Gelehrten sagen, der darf sie haben. Andere sagen, nein, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, du hast keine Möglichkeit mehr, zu ihr zurückzufinden. Noch ein Thema, was mit diesem Hadith zu tun hat, und das hat mit Hadith von Hilal ibn Umayyah. Und zwar, erst die erste Frage, die wichtig ist, muss der Mann den Namen sagen, den er vermutet, dass der Mann mit seiner Frau Unzucht begangen hat? Bei manchen Gelehrten sagen ja, der muss. Bei anderen Gelehrten sagen, das braucht er nicht. Er braucht das nicht. Zweitens, wenn er den Namen nicht genannt hat und wenn er nicht schwören will und keinen Beweis hat, dann sagen Gelehrte, der muss bestraft werden, und das ist, dass er seine Frau vorgeworfen hat und Unzucht begangen. Und die Strafe ist klar. Andere sagen, ja, wenn er aber schwört, dann wird er nicht bestraft. Dann wird er nicht bestraft. Da bleibt noch ein Thema, was wichtig ist. Und zwar, was ist mit dem Mann? Zum Beispiel, ein Mann sagt, ja, bei Hilal, Ibn Umayyah, ich Beispiel von Hilal, der sagte, Sharik oder Shureik ist der Mann, der mit ihr Unzucht begangen hat. Okay, was ist jetzt mit ihm? Weil der Mann ihm vorgeworfen hat, Zina begangen zu haben. Sharik oder Shureik hat das Recht hier, sein Recht zu verlangen, weil der Mann Qadif gemacht hat. Bei manchen Gelehrten sagen, ja, aber Shureik hat verziehen. Bei anderen Gelehrten sagen, das ist sein Recht. Aber zwischen Mann und Frau, wenn er fünfmal schwört und sie schwört, dann gibt es keine Strafe mehr. Das bedeutet, diese Aktion ist dafür da, damit der Mann oder die Frau die Strafe nicht bekommen, aber sie werden voneinander getrennt. Aber wenn eine dritte Person ist, dann haben wir unterschiedliche Ansichten von dem Lehrer. Deshalb ist es ein heikles Thema. Nicht, dass man denkt, das ist leicht. Man muss aufpassen, barakallahu fik. Deshalb gibt es die Geschichte von Abu Bakr, radhiyallahu alayhi. Abu Bakr ist nicht Abu Bakr, Abu Bakr, radhiyallahu alayhi. Und drei Leute haben einen Mann gesehen, der Unzucht begangen hat. Und die gingen zu Umar. Die haben ihm gesagt, dieser Mann hat Unzucht begangen. Dann hat Umar die vier geholt und er hat ihnen gesagt, bezeugt, was habt ihr gesehen? Die drei, die haben sich zurückgezogen. Und Abu Bakr ist allein geblieben, der hat gesagt, doch, der hat uns auch. Der hat ihm gesagt, wo sind die vier Zeugen? Es gibt keine vier Zeugen. Und dann hat Umar Abu Bakr bestraft, obwohl Abu Bakr ein Sahabi ist. Obwohl Abu Bakr die Wahrheit sagt. Aber sozusagen Regel ist Regel. Ein Mann, subhanallah, ein Mann sieht doch ein Mann mit seiner Frau. Der sieht das. Der muss vier Zeugen bringen. Wenn er das nicht bringt, dann muss er viermal schwören, dass er die Wahrheit sagt. Und die fünfte, wenn er die fünfte schwört, dann wird Zorn Allah subhanahu wa ta'ala auf ihn kommen. Und sie schwört viermal, dass er lügt. Und das fünfte Mal, dass Zorn Allah subhanahu wa ta'ala über sie kommt. So ist die Regel in diesem Sonntag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Und dann werden sie getrennt. Das ist eine ungültige Sprechung. Also das ist keine Scheidung, sondern ungültige Sprechung. Und die dürfen nicht zurück zueinander. Wie kann ein Mann zu einer Frau zurück und der meint, die hat Unzucht begangen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد لك منها. الحديث أفاد أنه يفرق ما بينهما وأن أحدهما كاذب يا هو أو هي والحساب على الله لأنه ما نعلم نحن من الكاذب من الصادق ولا يرجع له بشيء من الصداق لأنه إن كان صادقا في القذف فهي استحقت المال لأنه استحل فرجها وإن كان كاذبا فهي استحقت أيضا الصدق ولا يرجع إليه شيئا ورجوعه إليه أبعد لأنه كذب عليها فنسأل الله العافية. بارك الله فيكم. ابن عمر erzählte auch, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم zu diesen zwei Leuten gesagt hat, die والعياذ بالله geschworen haben, er sagte, eure Abrechnung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also ihr werdet miteinander abrechnen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Einer von euch ist Lügner. Du hast kein Recht mehr auf sie. Du hast kein Recht mehr. Er sagte, oh Gesandter Allahs, mein Vermögen. Der Prophet sagte, wenn du die Wahrheit sagst, also dass sie Unzucht begangen hat, dann hat sie die Morgengabe bekommen und du hast natürlich genossen. Du hast die Zeit mit ihr genossen. Deshalb bekommt sie ihre Morgengabe. Und wenn du lügst, das bedeutet, sie hat keine Unzucht begangen, dann ist das eher, dass du zu ihr nicht zurückkommst und dass du von ihrer Morgengabe nicht zurückbekommst. Der Mann sagte, oh Prophet, ich habe ihr Morgengabe gegeben. Und diese Frau hat Unzucht begangen, deshalb ich möchte meine Morgengabe zurück. Der Prophet sagte ihm, nein, es gibt nicht. Wenn die wirklich Unzucht begangen hat, du hast doch mit ihr Beischlaf gehabt, du hast sie genossen sozusagen. Und dann bekommt sie ihre Morgengabe. Und wenn du lügst, dann erst recht bekommt sie die Morgengabe, weil du über sie gelogen hast. Das heißt, wenn zwei Leute Mula'ana machen, dann bekommt er von der Morgengabe gar nicht. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعداء فهو للذي رماها به متفق عليه. بارك الله فيكم. إذا جاءت به يعني هذه كانت امرأة حامل اتهمت بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الولد أكحل جعد، الجعد هو الرجل القصير، هو الرجل القصير، والأكحل الذي يكون في منابت أجفانه سواد، فإذا هو الذي رماها به، يعني قال هو زنى معها. أما إذا كان أبيض، كان الولد يعني أبيض وسبط، الأصل الصبط هو سبط الشعر والجعد هو جعد الشعر، ولكن إذا كان يعني ليس بالقصير وخلقه كامل من الرجال فهذا يكون لزوجها. إذن بارك الله فيكم، هذا في مسألة القيافة، والقيافة هي إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش. وفيه بارك الله فيكم في هذا الحديث أن اللعان يكون كذلك مع الحامل، وينتظر بالنسبة لإلحاق الولد بأبيه، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم، حديث 1018، حديث 1018، Anas sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Profet sallallahu aleyhi ve sellem sagte: Wartet auf sie und schaut, wenn sie ein Kind bekommt, was vollkommen ist und helle Hautfarbe hat, dann gehört dieses Kind ihrem Mann. Und wenn sie ein Kind bekommt, was klein ist und schwarze Augenringe hat, dann gehört das zu dem von dem Mann behauptet wurde, dass er mit ihr Unzucht begangen hat. Das geht hier in dieser Geschichte eine schwangere Frau. Eine schwangere Frau wurde vorgeworfen, dass sie Unzucht begangen hat. Ihr Mann sagte, oh Prophet, meine Frau hat Unzucht begangen, sie ist schwanger. Was soll ich machen? Der Prophet sagte, wartet auf sie, bis sie entbunden hat. Und wenn sie sozusagen das Kind ähnlich vom Vater hat, dann ist das vom Vater. Wenn das einem anderen Mann ähnlich ist, dann ist das Kind zu dem anderen. Natürlich damals gab es kein DNA-Test und gab es nicht diese Blutgruppen und so. Heutzutage ist das, sollte auch Barakallahu fikum anschauen, wie ähnlich das Kind zu dem Vater ist. Und hier in dieser Überlieferung gibt es den Beweis, dass auch bei einer schwangeren Frau Li'an machen kann. Und dann trennt man von zwischen dem Mann und der Frau und ihre Idda ist, bis sie entbunden hat. Und nach der Entbindung schaut mal das Kind. Wenn das Kind ähnlich dem Vater ist, dann wird der Vater dieses Kind bekommen. Wenn das Kind aber ähnlich dem Mann ist, der dem verworfen oder sozusagen vermutet ist, dass der Mann mit ihr Unzucht begangen hat, dann wird der Mann das bekommen. Das bedeutet, der Ehemann von ihr eigentlich wird nicht als Vater anerkannt für das Kind, weil dieses Kind von Unzucht ist. Wal-Iyadu Billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Erstmal Barakallahu fikum, es gibt hier es gibt noch eine natürlich Überlieferung, dass ein Mann und eine Frau Li'an gehabt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zwischen ihnen getrennt und er hat dem Kind der Frau sozusagen zugehörig gemacht. Deshalb muss man aufpassen, dass man, barakallahu fikum, auch normalerweise, man darf nicht sein Kind verstoßen in diesem oder nicht anerkennen. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات في هذا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع يدك على فيك انتبه ما لأن الحلف الحلف أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى ثم هذه الخامسة فإذا حلفت فهي موجبة للفرقة ولعذاب الكاذب ويحلف ويقول أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إني صادق أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إني صادق فنسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم حديث 1019 ابن عباس رضي الله عنه اتسيتد the prophet محمد صلى الله عليه وسلم einem Mann befahl bevor schwören wollte der prophet صلى الله عليه وسلم sagte ihm tu mal dein mund auf tu mal deine hand auf den mund und überlege dir richtig das ist die verpflichtende das heißt wenn du schwörst dann wird zwischen dir und deiner Frau getrennt und du wirst bestraft. So aufpassen. Aufpassen. Man sagt, ich schwöre bei aller Wahrheit sagen. Der sagt das fünfmal. Fünfmal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So soll man aufpassen, das ist nicht leicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa an Sahl ibn Sa'd في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن أنا كنت قد كذبت عليها فأنا يعني أمسكها فلذلك أنت طالق طالق طالق Barakallahu fikum, Sahl ibn Sa'd erzählt bezüglich dieser beiden, die geschworen haben. Der hat gesagt, nachdem sie fünfmal geschworen haben, dann sagte der Mann, O Prophet, ich hätte über sie gelogen. Ja, ich hätte über sie gelogen, wenn ich sie bei mir lasse. Deshalb sie ist geschieden. Dreimal. Bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat, trennt euch voneinander. Das heißt, Barakallahu fikum, man sollte in diesem Zusammenhang auch aufpassen. Das bedeutet, ein Mann wird niemals so eine Frau bei sich lassen. وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها قال أخشى أن تتبعها نفسي قال استمتع بها رواه أبو داود والبزار ورجال وثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها غربها أي أبعدها يعني طلقها قال أخشى أن تتبعها نفسي ولكن بارك الله فيكم اختلف العلماء في تفسير كلمة لا ترد يد لامس على قوله الأول أن معناه الفجور وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن العربي والخطابي، واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها. والثاني أنها تبذر بمال زوجها ولا تمنع أحدا طلب منها شيئا، وهذا قول أحمد والأصمعي ونقله عن علماء الإسلام، وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول. قال في النهاية، وهو أشبه بالحديث لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة. قلت الوجه الأول في غاية من البعد، بل لا يصح للآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا، فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد، لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان بمال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود. فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق، ليس فيها نفور وحشمة على الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة. وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة، كما قال أبو الطيب: بيضاء يطمع فيما تحت حلتها، يطمع فيما تحت حلتها، وعز ذلك مطلوب إذا طلب. ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها، لكان قاذفا لها. إذا بارك الله فيكم اكتبهوا، يعني يشكل هذا على أي إنسان، لا ترد يد لامس، ما معناه؟ إذا كان المعنى لا ترد يد لامس يعني أي إنسان طلبها إلى الفجور إلى الفاحشة تقبل وتذهب معه، طيب أصلا هذا فيه قذف. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم سيرضى لرجل مؤمن أن يعيش مع واحدة هكذا زانية؟ وكيف ما يقول له أنه فلذلك المعنى معنى أنه لا ترد يد لامس بمعنى أنها تزني؟ أعوذ بالله، هذا لا يصح. وابن الجوزي يعني ذكر هذا الأمر بشكل قطعي. أما المعنى الثاني أنها يعني تعطي مال وتنفق مال، فكذلك هذا يعني يقال لا ترد يد لامس بمعنى الجود والكرم عفوا، لكن هذا أيضا ما فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها يعني سهلة، ويعني دخل تكلم مع رجال وكذا، يعني بكلمة أخرى ما عندها حياء، ما عندها حياء، بكلمة أخرى أنه ما عندها حياء كثير وحشمة، لذلك قال له طلقها. قال له طيب ماذا أفعل؟ قال له أمسكها استمتع بها هكذا، يعني أحاول معها. بارك الله فيكم. ابن عباس حديث 1026، حديث 1026 ابن عباس رضي الله عليه أطيلت بس أين من صب قفيت محمد صلى الله عليه وسلم كام وان افخاكت دي قفيت صلى الله عليه وسلم ازاكت ما نفخاو Meine Frau weist keine Hand von ihr zurück. Meine Frau weist keine berührende Hand von ihr zurück. Der Prophet sagte, Gharibha, lass sie von dir fern. Der sagte, ich habe Angst, dass meine Seele nach ihr immer sehnt. Der sagte, dann genieße sie. In einer anderen Überlieferung, lass dich von ihr scheiden. Der Mann sagte, ich kann kein Geduld zeigen ohne sie. Der Prophet sagte, dann behalte sie. Barakallahu fikum. Diese Überlieferung hat damit zu tun, erstmal im Arabischen, la teruddu yada lamis, hat verschiedene Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, wenn man sagt, meine Frau weist keine berührende Hand von ihr zurück, das bedeutet, man könnte sagen, diese Frau, die geht mit jedem Mann. Und wenn ein Mann mit ihr, wal'iyadu billah, Beischlaf haben will oder sie berühren will, dann macht sie das. Und diese Bedeutung haben manche Gelehrten gesagt, das ist hier in diesem Hadith. Aber das kann niemals sein. Warum? Dass diese Bedeutung richtig ist. Weil erstmal, wenn das hier um Sinne, um Unzucht ginge, dann ist das ein Vorwurf, dass seine Frau Sinne begeht. Und er sagt das dem Propheten, und der Prophet ist der Richter. Das geht nicht, weil der Prophet entweder ihm sagt, hol mal deine 4 Zeugen, hol mal deinen Beweis, oder der Prophet wird ihn bestrafen, oder der wird zwischen ihnen Mula'ana machen. Deshalb die zweite Bedeutung, die die Gelehrten sagen, die sagen, meine Frau weist keine berührende Hand zurück. Die meinen, wenn jemand von ihr etwas verlangt, das bedeutet geldmäßig, vermögenmäßig, die gibt sofort. Die gibt. Und die ist nicht sparsam. Diese auch Bedeutung haben viele Gelehrte gesagt, wie Imam Ahmed zum Beispiel. Aber der Autor, Rahmullah, sagt, auch diese Erklärung oder Interpretation ist nicht so ganz. Der sagt aber, die richtige Interpretation ist, dass seine Frau sich nicht richtig schämt. Und sie redet mit den Männern und sie hat kein Schamgefühl. Und deshalb hat er dem Propheten das gesagt. Der Prophet sagte dann, lass dich scheiden. Lass dich scheiden, was wolltest du machen? Der sagte, ja, aber ich meine Seele sehnt nach ihr. Ich habe kein Geduld, ich kann kein Geduld zeigen. Der Prophet sagte dann, lass sie bei dir und zeig Geduld. Und deshalb, barakallahu fikum, sagen manche Gelehrten, wenn eine Frau zum Beispiel keine Frau ist, die sich schämt und so weiter, kann er sich von ihr scheiden lassen. Aber wenn er sie haben möchte, dann muss er auch Geduld zeigen in diesem Zusammenhang. Aber auf keinen Fall wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem Mann empfehlen, der ihm sagt, meine Frau, wal'iyadu billah, macht Unzucht mit jedem Mann, und der Prophet wird ihm sagen, ja, dann lass sie bei dir. Das geht nicht. Entweder erstens logischerweise, zweitens religionsweise, drittens kulturweise und viertens ein ehrenhafter Mann wird niemals akzeptieren, dass seine Frau jeden Tag mit einem anderen ist. Later in Yedlam ist, das bedeutet, jeder kann mit ihr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb die richtige Interpretation ist, wallahu ta'ala ala wa ala, das ist, dass diese Frau sozusagen, wenn sie mit Männern redet, dass sie sozusagen frei ist. Da hat sie gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder lass dich scheiden oder genieße sie, wie sie ist. Und Abi Huraira, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hina nazalat ayatul mutala'inayn, ayyuma imra'atin udkhilat ala qaumin man laysa minhum, falaysat min Allah fi shay, wa la yudkhilaha Allah jannatah. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رجع أبو داود والنسائي وابن ماجه والحديث ضعيف بارك الله فيكم، لأن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو موقوف. وفيه بارك الله فيكم أن الذي يقر ولده ما يستطيع من بعد ينفيه، يقول له ليس ابني. طبعا في زماننا في يستطيع الإنسان يثبت هذا. Barakallahu fikum, Hadith 1022 ist schwach. 1020 ist schwach. Und zwar, Abu Huraira hätte erzählt, dass der Prophet hätte gesagt bezüglich dieser Aya von Al-Mutala'inayn, das geht um eine Frau, wal'iyadu billah, die zu einem Volk geht und die ist nicht von diesen Leuten. Das bedeutet, man, die ist nicht von diesen Leuten und man sagt, sie ist von diesen Leuten. Deshalb diese Frau, die kommt nicht ins Paradies. Und Entschuldigung, Ayyamra adkhalat. Das wird, wenn eine Frau einem Volk oder einer Familie sozusagen jemanden zugehörig macht, ohne dass diese Person zur Familie gehört. Was bedeutet das? Wenn eine Frau Unzucht begeht und die behauptet, dass dieses Unzuchtkind von dem Ehemann ist, von der Familie ist, obwohl das Kind nicht von der Ehe, von der Familie ist, dann wird sie ins Paradies nicht kommen. Und wenn ein Mann sein Kind verleugnet, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Möglichkeit nicht geben, dass er Allah sieht. Und Allah wird ihn bloßstellen vor den früheren und die letzteren. Aber diese Überlieferung ist schwach. Und die Bedeutung ist klar. Das heißt, wenn eine Frau Unzucht begeht und die behauptet, ja, dieses Kind ist von eurer Familie oder von diesem Vater und das Kind ist nicht von der Familie, weil sie Unzucht begangen hat, dann kommen sie nicht ins Paradies. Und umgekehrt, wenn der Mann ein Kind hat, aber der verleugnet sein Kind. Hadith 1023, Umar sagte, wer sein Kind anerkennt, wenn auch nur Augenblick, dann darf er niemals diese Anerkennung zurück oder Bekennung zurückziehen. Und das ist bei Umar Mokuf. Und die letzte Überlieferung für heute, Barakallahu fikum. عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى لها ذاك قال لعله نزعة عرق قال فلعل ابنك هذا نزعة عرق متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. الحديث واضح يا أخو بارك الله فيكم. الرجل هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أنا أبيض وزوجتي بيضة فكيف يكون لي غلام أسود؟ وهذا فيه تعريض يعني بالشك في الزوجة ويريد ينفي الولد. فقال النبي عندك ابن؟ قال نعم. قال طيب ما لونها؟ قال حمر. قال هل يكون فيها أورق؟ الأورق هو الذي يكون فيه سواد يعني الرمادي، ليس أسود ولا لون آخر، إنما يعني قليل السواد، ليس السواد الحالك يعني. فقال له هل فيها من أورا؟ قال نعم. قال طيب كيف؟ قال له هل فيها من أورا؟ قال نعم. قال فأنا لها هذا، يعني من أين الإبل فيها الأورا؟ قال له نزعة عرق، يعني العرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل ابنك كذلك فيه نزعة عرق، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. في هذا الحديث بارك الله فيكم إثبات القياس، وأنه لا يجوز نفي الولد بمجرد الظن والشك. نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. تسليت تفوائد تسليت حديث 1024 أبو هريرة رضي الله عليه erzählte, dass ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und er sagte ihm, meine Frau hat einen schwarzen Jungen geboren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, hast du Kamele? Der sagte ja. Der sagte, was haben die von Farben? Der sagte, die sind rötlich, das ist gelb-rötlich. Der sagte ihm, gibt es unter ihnen Kamele, die dunkel sind, das wird nicht schwarz, aber dunkel. Der sagte ja. Der sagte, wie kommt es? Der hat gesagt, vielleicht wird er durch die Gene. Durch Gene. Der sagte ihm, auch vielleicht ist dein Kind so durch die Gene. Dieser Mann wollte eigentlich sein Kind verleugnen, nicht anerkennen. Und in einer Überlieferung, der Prophet sagte ihm, du darfst das nicht machen. Deshalb, Barakallahu fikum, das geht hier darum, erstmal wie der Prophet, schaut mal, die Weisheit des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, wie er mit ihm diskutiert hat, wie er ihm das erklärt hat. Dieser Mann ist Bedouin, von Nomaden. Und der kam, weil er Zweifel hat daran, ob sein Kind von ihm ist oder von einem anderen. Weil normalerweise er ist hell und seine Frau auch. Also sie haben keine dunkle Hautfarbe. Ja, wie kann es dazu kommen, wenn sie beide keine dunkle Hautfarbe haben, dass sie ein Kind bekommen, was schwarze oder sage ich dunkle Hautfarbe hat? Der Mann wollte sozusagen damit andeuten, dass er das Kind nicht anerkennen will. Der Prophet sagte, du hast doch, hast du Kamele? Er hat gesagt, ja. Was von Farbe? Er hat gesagt, gelb, rot. Er hat gesagt, gibt es davon dunkle Hautfarbe? Er sagt, ja. Er hat gesagt, wie? Er sagt, Nizatu Irk. Das kommt von der Gene. Das ist sozusagen wie vererbt. Der Prophet sagte ihm, auch bei dir, bei deinem Kind ist das auch vererbt. Und das ist der Beweis, dass man Analogieschluss machen darf, man Analogieschluss machen darf, Al-Qiyas. Und das ist der Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Weisheit gehabt hat, dass man mit den Leuten so spricht, dass sie verstehen und dass man Wakalofikum auch sein Kind nicht anerkennen oder verleugnen darf, wenn man nur Zweifel hat. Damals natürlich gab es keine Möglichkeiten, aber in unserer Zeit gibt es verschiedene Möglichkeiten. DNA-Test und Vaterschaft-Test und. Es gibt so viele Möglichkeiten, Barakallahu fikum, dass man bestimmt, ob das Kind von dem Vater ist. Oder nicht. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Und sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das nächste Mal, inshallah.